Erster im ersten Jahr von Darius, dem Sohn von Ahasveros, der aus einer medischen Familie stammte und über das Reich der Chaldäer herrschte. Zweiter während seines ersten Regierungsjahres las Daniel in den Heiligen Schriften, dass Jerusalem laut dem Propheten Jeremia 70 Jahre lang zerstört bleiben sollte. Dritter deshalb wandte ich mich an Gott, den Herrn, und fastete in Trauerkleidung, während ich ihn inständig um Hilfe bat. Vierter ich betete zu meinem Gott und bekannte, dass er ein großer und mächtiger Gott ist, der seinen Bund und seine Gnade für alle bewahrt, die ihn lieben. Fünfter wir haben jedoch gesündigt und Unrecht getan, weil wir uns gegen deine Gebote aufgelehnt und deine Regeln ignoriert haben. Sechster wir haben auch nicht auf deine Diener, die Propheten, gehört, obwohl sie im Namen Gottes zu unseren Anführern und dem ganzen Volk sprachen. Siebter du, Herr, bist gerecht, aber wir schämen uns heute zutiefst, weil wir dir in allen Ländern, in die du uns vertrieben hast, untreu waren. Achtes, o Herr, wir und unsere Anführer müssen uns schämen, da wir gegen dich gesündigt und deine Gebote missachtet haben. Neunter, obwohl wir uns gegen unseren Gott aufgelehnt haben, ist er barmherzig und bereit, uns unsere Schuld zu vergeben. Zehnter, wir haben nicht auf die Stimme des Herrn gehört, weil wir den Anweisungen nicht folgten, die er uns durch die Propheten gegeben hatte. Elfter, ganz Israel hat dein Gesetz gebrochen, weshalb der Fluch über uns kam, der im Gesetz von Mose als Strafe für unsere Sünden aufgeschrieben ist. Zwölfter, Gott hat seine Drohungen wahrgemacht, indem er ein so großes Unglück über Jerusalem brachte, wie es unter dem ganzen Himmel noch nie geschehen ist. Dreizehnter, obwohl all dieses Unglück über uns kam, haben wir nicht versucht, Gott zu besänftigen oder uns von unseren Sünden abzuwenden. Vierzehnter, deshalb hat der Herr dieses Unheil über uns gebracht, denn er handelt in all seinen Werken gerecht, während wir ungehorsam waren. Fünfzehnter, nun, Herr, unser Gott, du hast dein Volk mit Macht aus Ägypten geführt, aber wir haben erneut gesündigt und Unrecht getan. Sechzehnter, bitte lass deinen Zorn von Jerusalem ab, da die Stadt wegen unserer Sünden zum Gespött für alle Nachbarvölker geworden ist. Siebzehnter, höre jetzt auf das Gebet deines Dieners und blicke freundlich auf dein zerstörtes Heiligtum, damit dein Name wieder geehrt wird. Achtzehnter, mein Gott, höre uns zu und sieh dir unsere Zerstörung an, denn wir vertrauen nicht auf unsere Taten, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Neunzehntes, o Herr, höre uns, vergib uns und handle ohne Zögern, weil diese Stadt und dieses Volk deinen Namen tragen. 20. Während ich noch betete und die Sünden meines Volkes bekannte, bat ich Gott um Hilfe für seinen heiligen Berg in Jerusalem. 21. In diesem Moment kam der Mann Gabriel, den ich schon früher in einer Vision gesehen hatte, zur Zeit des Abendopfers schnell zu mir. 22. Er wollte mit mir sprechen und erklärte mir, dass er gekommen sei, um mir ein klares Verständnis der Ereignisse zu geben. 23. Sobald du zu beten begannst, wurde eine Antwort gegeben, die ich dir nun mitteile, weil Gott dich sehr liebt. 24. Es sind 70 Wochen für dein Volk festgelegt, damit die Sünden enden, die Schuld gesühnt wird und eine ewige Gerechtigkeit beginnt. 25. Du sollst wissen, dass vom Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu einem gesalbten Fürsten 7 Wochen und 62 Wochen vergehen werden. 26. Nach dieser Zeit wird ein Gesalbter getötet werden, obwohl er unschuldig ist, und danach werden ein fremder Herrscher und sein Volk die Stadt zerstören. 27. Dieser Herrscher wird mit vielen einen festen Bund schließen, aber nach einer halben Woche wird er die Opfer im Tempel gewaltsam beenden.